Während der lange Pitt draußen die erste Wache hielt, saßen wir anderen in der gemütlichen Stube um den Tisch herum und unterhielten uns. Dann löste der dicke Hammerdall seinen Vorgänger bei den Pferden ab. Wieder verging eine Stunde. Da plötzlich fasste mich Winnetou am Kragen und riss mich mit aller Gewalt auf die Seite. Eine Kugel zertrümmerte die Fensterscheibe und schlug hinter mir in die dicke Bohlenwand. Sie wäre mir unweigerlich in den Kopf gegangen, wenn mich Winnetou nicht weggerissen hätte. Im gleichen Augenblick war draußen der Teufel los. Vom Schuppen her kam das aufgeregte Stampfen und Schnauben unserer Pferde und wir hörten Dick Hammerdall schreien. Im Nu hatte ich meinen Henry-Stutzen in der Hand und stieß mit dem Fuß die Tür auf. Ich musste zunächst in Deckung bleiben, um nicht einem zweiten Schuss als Ziel zu dienen. Dann sprang ich hinaus. Die anderen folgten mir, ebenfalls bewaffnet. Da drüben kämpften einige Männer mit widerstrebenden, sich bäumenden Pferden. Zwei Reiter wollten eben entfliehen. Sie wurden von zwei Schüssen heruntergeholt. Die anderen Strolche gaben den missglückten Pferderaub auf und entkamen in der Dunkelheit. Hierher! Kommt hierher! Der Schuff will nicht stillliegen! Wir stürmten hinüber und fanden den dicken Hammerdall auf einem Menschen knien, der sich kräftig wehrte. Es war Old Webbe. Wir nahmen ihn fest und brachten ihn ins Haus. Durch die Schüsse und den Lärm waren mehrere von Fenners Cowboys herbeigerufen worden, mit denen ich unsere Pferde wieder in den Schuppen brachte. Ich ließ die Leute als Wache bei den Pferden und ging ins Haus zurück, wo Hammerdall gerade beim Erzählen war. Lange Zeit war nichts Auffälliges zu bemerken. Ich lag im Schuppen bei den Pferden. Wie? Was? Wie? Ich meine, wie lagst du, Dicker? Wieso? Na, auf dem Rücken oder auf der Seite? Auf dem Bauch doch wohl nicht, der ist zu dick. Das bleibt sich doch gleich lange. Nein, ist alles wichtig, Dicker. Unterbrich mich nicht. Also, ich lag im Schuppen. Bei den Pferden. Und da war es mir mit einem Mal, als hätte ich hinter dem Stall leise sprechen hören. Ich ging hinaus und lauschte. Im selben Augenblick fiel drüben am Haus ein Schuss. Und gleich darauf kam dieser Kerl da mit dem Gewehr in der Hand um die Ecke gerannt. Ich riss ihn nieder und hielt ihn fest, während ich um Hilfe rief. Seine Kumpane hatten hinter dem Schuppen gesteckt und sprangen jetzt hinein, um unsere Pferde fortzuschaffen. Euer Hengst, Mr. Shatterhand, und der von Winnetou. Auch meine alte pfiffige Stute wollten nicht mit, aber die beiden anderen Pferde waren nicht so gescheit. Zwei von den Spitzbuben stiegen auf und wollten sich mit ihnen davonmachen. Aber sie kamen ja nicht weit. Ja, so ist die Sache. Was machen wir nun mit dem alten König der Cowboys dort? Er sollte besser König der Spitzbuben genannt werden, nicht wahr, Lange? Genau, Dicker. Er ist nicht nur ein Dieb, sondern ein Meuchelmörder. Er hat auf Old Shatterhand geschossen, er muss gehängt werden. Mein ja, Bruder super. Charlie wird selbst sagen, was mit dem feigen Kojoten geschehen soll. Ja, ich nehme ihn für mich in Anspruch. Er mag die Nacht über hier angebunden bleiben. Morgen früh werde ich sein Urteil fällen. Fälle es doch gleich. Gib mir eine Kugel in den Kopf, damit du als frommer Hirte dann für meine arme verlorene Seele etwas zu wimmern und zu beten hast. So eine Frechheit ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht vorgekommen. Ich habe diesen Menschen, wenn er zu mir kam, stets mit Achtung behandelt, schon seines Alters wegen. Nun aber bin ich auch dafür, dass er nach den Gesetzen der Prärie behandelt wird. Pferdediebe und Mörder werden gehängt. Natürlich werden wir gehängt. Macht mit mir, was ihr wollt. Ob mein Kadaver noch einige Jahre leben bleibt oder ob er schon jetzt im Grab verfault, das macht keinen Unterschied. Ich pfeife darauf. Ich kann das nicht mehr hören, ihr welch ein Mensch. Er verdient den Strick und weiter nichts. Sprecht ihm sein Urteil, Mr. Shatterhand, sofort. Wir werden es vollziehen. Ja, gib mir einen Strick, dass ich den Kerl... Also, ich werde es sprechen. Zu vollziehen braucht ihr es nicht. Ob lebendig oder tot, das ist ihm gleich. Gott wird ihm vielleicht Gelegenheit geben zu erfahren, dass jede Sekunde des Lebens einen Wert hat, an den alle Reichtümer der Erde nicht heranreichen. Bindet ihn los. Losbinden? Bindet ihn los! Na gut, komm her, du alter Schuft. So. Ihr könnt gehen. Ich bin frei? Ja. Ist klar, glühende Kohlen auf dem Haupt des Feindes sammeln. Ihr seid ein Musterchrist, Mr. Shatterhand. Rührend, wie gut ihr den großmütigen Hirten spielt, der das räudige Schaf laufen lässt. Aber mich rührt das nicht. Lebt wohl, Gentlemen. Wir werden uns wiedersehen. Ich weiß, meine Freunde, was ihr jetzt denkt. Meine Kameraden von damals, außer Winnetou, waren auch nicht mit mir einverstanden. Aber ich bin immer der Ansicht gewesen, Rache und Strafe sind zweierlei. War ich berechtigt zu strafen? Hätte es nicht nach einem Racheakt ausgesehen? Nein, ich glaube, richtig gehandelt zu haben.